Kundgabe 5303. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.01.1952. Erdenlebenszweck, Willens- und Wesenswandlung. Der Erneuerungsprozess muss sich an euch Menschen vollziehen, ansonsten ihr untauglich seid für das geistige Reich, für die Sphären des Lichtes. Damit ist gesagt, dass ihr, so wie ihr Menschen während eures Erdenwandels seid, nicht die Reife habt, die zum Verweilen im Lichtreich nötig ist. Es ist ein gänzlich anderer Zustand Bedingung, um vom Lichtreich aufgenommen zu werden als Bewohner, und diesen Zustand sollet ihr erreichen auf Erden, was sehr wohl möglich ist. Es ist also ein gewisser Wandlungsprozess, in den ihr eingehen sollet, und ihr müsstet euch freiwillig ihm unterziehen. Zwangsweise kann euer Wesen nicht gewandelt werden. Ihr selbst bestimmet also euren Zustand am Ende eures Erdenlebens, und entsprechend eurem Wandlungswillen verlässet eure Seele den Körper, lichtempfänglich oder noch mit dichten Hüllen umgeben, die keine Lichtstrahlung vertragen. Welcher Mensch aber weiß darum? Welcher Mensch denkt darüber nach, wenn ihm davon Kenntnis gegeben wird, und meint es ernst mit seiner Wesenswandlung? Jeder Mensch muss an sich arbeiten. Er muss Fehler, Schwächen und Untugenden ablegen und sich selbst erziehen zur Demut, Sanftmut, Friedfertigkeit, Geduld, Barmherzigkeit. Jeder Mensch muss sich zur Liebe gestalten, um alle diese Tugenden in sich vereinigen zu können. Dann formt er sich so, dass er ins Lichtreich aufgenommen werden kann. Dann ist sein Wesen vergöttlicht. Dann hat er sich meinem Urwesen angeglichen und somit es möglich gemacht, dass ich selbst mit ihm die Verbindung eingehen kann. Denn alles uns Trennende ist bewusst hinweggeschafft worden. Das Umgestalten seines Wesens war der Weg, der zu mir führte. Sein Erdenziel hat er erreicht und die letzte schwere Hülle abgelegt, so wie er seinen Körper verlässt, um nun als seliges Geistwesen ein ewiges Leben zu führen. Dann beginnt erst das rechte Leben. Lasset diese Worte in euch lebendig werden. Das rechte Leben beginnt mit dem Eingang in das Lichtreich für euch. Was zuvor war, ist nur die Leiter gewesen, die Vorbereitungszeit für das eigentliche Leben, das aber in dieser Vorbereitungszeit erworben werden muss. Ihr Menschen schaffet eifrig und unverdrossen für das irdische Leben, denn ihr haltet dieses für allein wichtig und ihr sehet es als Selbstzweck an. Doch an das eigentliche Leben denket ihr nicht, weil ihr nicht an ein Fortleben nach dem Tode des Leibes glaubt. O, ihr seid Toren! Euer Erdenlebenszweck ist ein ganz anderer, als nur für des Leibes Wohlergehen zu schaffen. Das wird euch immer wieder gesagt, doch ihr glaubet nicht daran, und ihr nehmet daher auch nicht eine Wesenswandlung vor, und das ist euer Untergang. Denn so ihr nicht tauglich seid, einzugehen in das Reich des Lichtes, ich euch aber auch nicht vernichten will und kann, weil ihr aus mir hervorgegangen seid, so müsstet ihr eure Wandlung anderweitig vollziehen, und das kann auch bedeuten einen tiefen Absturz und langsame Aufwärtsentwicklung nach meinem Plan von Ewigkeit, wenn euch die Möglichkeit eines Ausreifens im Jenseits genommen ist. Ihr müsstet einmal diese Wesenswandlung vollziehen im Stadium als Mensch. Davon kann euch auch meine Liebe nicht entbinden. Das Stadium als Mensch aber ist das Endstadium eines undenklich langen Entwicklungsganges durch alle Schöpfungen der Erde. Als Mensch müsstet ihr eine bewusste Willens- und Wesenswandlung vornehmen, soll dieser Entwicklungsgang erfolgreich beendet sein mit dem irdischen Leibestode. Eure Erdenlaufbahn ist dann unwiderruflich zu Ende. Es kann jedoch im geistigen Reich die Entwicklung noch ihren Fortgang nehmen. Es kann noch im geistigen Reich die Seele zum Erkennen ihres elenden Zustandes kommen und sich zu wandeln suchen, wozu aber sehr viel Hilfe von Lichtwesen oder menschliche Fürbitte nötig ist. Es kann aber auch das Wesen zurücksinken in die tiefste Tiefe, weil es sich nicht erkannte und zu wandeln suchte. Es kann ein entsetzliches Los auf sich nehmen müssen, um nach endlos langer Zeit wieder in den Wandlungsprozess eingereiht zu werden, wo es sich von neuem bewähren muss. Amen.